beste DJ der Welt. Ja, und der wünscht euch einen wunderbaren heiligen Abend und freut sich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid bei dieser wirklich traditionellen Show. Für mich ist sie auch mein Weihnachten geworden über all die Jahre. Auf der anderen Seite, ich habe schon gesagt, heute Abend machen wir sozusagen das Finale. Ich persönlich glaube, es waren 443 Jahre, in denen ich jeden heiligen Abend gestanden habe. Aber die offizielle Les- und Schreibart ist 20 Jahre. Jubiläum, Donnerwetter, verdammt. Und da kriege ich auch ganz viel liebe Post von euch, von vielen, die sagen, ja, wir haben unzählige Abende mit dir verbracht. Schreibt Andi zum Beispiel mit dem einsamsten DJ der Welt. Und du wirst uns fehlen. Bleib gesund und danke. Andi aus Remscheid. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, genauso wie die von Alex Franz, der auch schreibt, danke für die vielen Weihnachtsfeste mit dem einsamsten DJ der Welt, mit Mike Litt. Ja, hey, warum soll ich mich jetzt eigentlich schon verabschieden? Wir haben noch einige Stunden hier vor uns, nämlich 5 bis um Mitternacht. Also, wir machen weiter. Glaub mir, ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen. Zurzeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt. Er riecht nach Äpfeln und nach Schnee, er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus, ihm ist bestimmt ganz kalt. Hört mir irgendjemand zu, der Weihnachtsmann ist hier bei uns, er hängt auf dem Dachboden rum. Ich glaube, er braucht Hilfe und ist in Not. Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier sind wild auf dem Boden zerstreut, zwischen 2 Wunschzetteln und einer Flasche Schnaps liegt sein Studentenausweis. Der rote Mantel und sein weißer Bart, ja, selbst die Stiefel liegen neben seinem Sack. Mittendrin ein umgekippter Stuhl. Auf einer Karte steht von ihm ein Grund. Es weht ein leichter Wind im Rhythmus mit dem Kerzenlicht, das in der Ecke brennt. Er hat sich direkt unterm Fenster an einem Balken aufgehängt. Man kann die Kirchenglocken von hier hören, wenn man ganz leise ist. Ein Tagebuch liegt auf dem, der letzte Eintrag ist noch frisch. Nur einen Satz schrieb er groß und breit: Ich bin hier und Bethlehem ist weit. Frohe Weihnacht, ich hoffe es geht euch gut. Seid nicht böse über 1 Live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. Ach, eine Welt voller Geigen. Auf jeden Fall für den Moment hier mit dem Cinematic Orchestra haben wir gerade gehört. To Build a Home. Ja Mensch, so viele schöne Nachrichten. Sonic Doc hat geschrieben, hallo einsamster DJ der Welt. Jedes Jahr leiste ich dir, wie auch viele andere Hörer Gesellschaft. Schade, dass du die Segel streichst. Es war mir eine Ehre, dich all die Jahre begleitet zu haben. Schöne Grüße aus Dortmund. Sonic Doc, es war mir eine Ehre, für dich und für all die anderen immer hier am Weihnachtsabend stehen zu können. Und ich bin natürlich oft darauf angesprochen, hey, Weihnachten arbeiten, wieso und weshalb? Und dann habe ich immer gesagt, naja, das machen ja viele andere Menschen auch. Und die möchte ich jetzt auch herzlich grüßen, alle, die jetzt in irgendeiner Form irgendeinen Dienst machen, versehen. Die Leute in den Krankenhäusern, die Leute in den Tankstellen, die Leute bei der Polizei. Wo auch immer, ohne euch würde heute Abend die Welt nicht weiterlaufen. Anja hat gerade geschrieben, sie lebt seit Oktober in Frankreich und wollte gestern zu ihrer Familie nach Deutschland fahren. Dann kam eine fiese, eine üble kleine Erkältung und jetzt hängt sie da fest in Frankreich und kann jetzt eben nicht in Deutschland sein, aber dafür hört sie heute Abend hier die Show in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt und ich finde es sehr schön, Anja schreibt, ich wünsche auf diesem Wege allen, denen es ähnlich geht und natürlich dem Rest ein schönes Fest. Danke liebe Anja, für diese schöne Nachricht. Und ich kann mir vorstellen, viele von euch haben jetzt schon den Kartoffelsalat, die Bratwürstchen, die Ente oder was auch immer, jetzt schon von draußen nach drinnen transportiert. Vieles liegt vielleicht ein bisschen schwer im Magen, aber ich hoffe, in der Summe geht's euch gut und vielleicht braucht ihr ein bisschen Bewegung und vielleicht braucht ihr ein bisschen Weihnachtsspirit. Und ich glaube, wir sind alle reif jetzt für Last Christmas, aber eben in dieser Version. I gave you my heart, by the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, by the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I read it up and sent it with a note saying I love you, I mean it. No, I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Last Christmas, I gave you my heart. Whoa. But this year, to save me from tears, I give it to someone very special. Schenkt euch Liebe. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. All I want for father said never give up, son. Just look how good Cassie has become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run and just see they're right. No, I'll never be no one in my whole life. Or you could turn and see the way they're wrong. And get to keep on dancing all life long. And maybe I could be the new Ali of music, probably, instead of doing it just as a hobby like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life, don't waste it. Feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. Miracles von Coldplay haben wir gerade gehört mit Big Sean. Eine wunderschöne Geschichte, wo Big Sean dann erzählt, hey, du kannst im Grunde genommen alles schaffen, wenn du den Glauben nicht verlierst. Schöne Geschichten bekomme ich von euch zugeschickt und manche davon rühren mich natürlich auch. Hier schreibt SL, mehr steht da nicht als Name, aber hallo Mike, 2005 haben mein Mann und ich dich zum ersten Mal gehört. Nun, 12 Jahre später sind wir verheiratet, haben 2 Kinder und hören dich jedes Jahr immer noch und gerne. Unsere Kinder kennen Heiligabend nur mit dir. Wie sollen wir es ihnen erklären, dass du nicht mehr mit uns feierst? Frohe Weihnachten von uns allen. Ja, das geht mir ans Herz. Es ist mir natürlich auch eine Ehre, sowas zu hören. Und hey, wie in jedem Jahr drucke ich mir das alles aus und ich glaube, im nächsten Jahr habe ich viel Zeit, mir viel durchzulesen und ich werde in Gedanken irgendwie ein kleines bisschen bei euch sein. Wollen wir es so halten? Noch ganz viel Post, mit der ich mich dann gleich wieder bei euch melden werde. Aber jetzt habe ich hier einen schönen alten Reggae-Klassiker für euch, nämlich Police and Thieves von Junior Marvin. Police and thieves in the street. Halb acht ist soweit alles frei. Eins live. Der einsamste DJ der Welt. Genau. Das bin ich heute Abend, wie an vielen, vielen anderen Abenden vorher. Und ich freue mich natürlich, dass ich diesen heiligen Abend hier mit euch verbringen darf. Eins live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. I'll feel the fear for you.

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Calvin Harris haben wir gerade gehört, hier natürlich mit Sam Smith. Und ich werde jetzt nicht so viel reden, noch ein bisschen hier schauen, was an Post aufläuft von euch, und spiele hier aber eine schöne Weihnachtsmusik, für mich auf jeden Fall über die Jahre zu einer solchen geworden, nämlich Prime Scream mit Loaded in der langen Version. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. We'll be right back.

Das haben wir gehört mit Heartbeats. Und ich freue mich auch über Fotos natürlich und habe hier schon eine wunderbare kleine Sammlung von Weihnachtsbäumen. Ich habe euch vorhin schon von meinem Weihnachtsbaum erzählt. Kein perfekt gewachsener, aber ein wunderbarer Kamerad in diesen Tagen. Mich beeindruckt auch der Weihnachtsbaum von Amir. Wunderbar festlich geschmückt, davor eine reich gedeckte Tafel und brennende Kerzen. Und das alles hat Amir arrangiert für den sogenannten Ball der einsamen Herzen. Er schreibt: ein loser Zusammenschluss von Freunden, die alle heute noch arbeiten müssen. Und dann treffen die sich vorher und essen ein bisschen was miteinander, hören den einsamsten DJ der Welt. Sieht toll aus. Hey, ich wünsche den Ball der einsamen Herzen heute einen wunderbaren Abend. Genauso wie Tee, Gollasch aus dem Sauerland. Auch dieser Weihnachtsbaum, eine echte Pracht. Ich meine, ihr sitzt an der Quelle im Sauerland. Ihr könnt euch sicherlich die schönsten Bäumchen aussuchen. Dann viele, viele nette, liebe Mails noch. Und natürlich auch ein paar Musikwünsche, da werde ich auch gleich mal zusehen, dass ich da das ein oder andere noch erfüllt bekomme. Kleine Geschichte möchte ich noch vorlesen. Hier kommt eine von OD. Hi Mike, ich möchte dir schöne Weihnachten wünschen und dir sagen, dass du zur Familie gehörst. Seit ich vor 10 Jahren das erste Mal von Bayern zu meiner Freundin nach Dortmund gefahren bin und dich im Radio gehört habe. Heute ist sie meine Frau und wir feiern das erste Mal Weihnachten mit unserer gemeinsamen Tochter. Und du bist wieder mit dabei. Fröhliche Weihnachten, Olli. Vielen lieben Dank, Olli. Ist mir eine Freude und Ehre. Ich hoffe, das gefällt euch jetzt. Hat auch ein bisschen was von einem Schlaflied. Und vielleicht ist das für die kleine gemeinsame Tochter genau das Richtige. Für mich eins der besten Lieder der Welt, behaupte ich. On a Beach von Richard Ashcroft. my conch. Nobody comes. I build my boat from bamboo, but it's sunk. I looked at the sky for vapor trails. Nobody comes. I wrote your name on a tree, along with the days. This is taking you away from me. I'm out on the beach, eating my heart. World War III, the earth shatters in pieces. Is that what the meaning of peace is? I got peace. Live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home. Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play at romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun.